Sonderbefehl, Hörspiel von Stefan Heckmann. Richtig wütend. Wütend bin ich schon lang. Dann kann ich endlich zuschlagen. Gänge führen nach oben an den Außenwänden, vom Block lang, Flur überall. Ich hab mich verlaufen. Keine Puste mehr. Mach die fertig, die Affen. Mach die kaputt. Wütend. Gleich ist die Sonne weg. Block. Die Sonne steht tief und blutrot glänzen die Rinnsale. Überall. Gleich ist die Sonne weg. Ich weiß, dass sie hier irgendwo stecken. Ganz in der Nähe. Ich weiß, dass die stecken. Krepieren sollen die, kapiert? Das hat Rohr gesagt. Das hat Rohr gesagt, genau das. Ein paar von denen sind aus ihrer Baracke abgehauen. Die bringe ich zurück, klare Sache, Rohr. Und dann ziehen wir denen die Haut ab. Ja, genau wie die Schamanen das machen. Genau so. Und ich sehe mir das von der Tribüne aus an. Ich habe einen Logenplatz, weil ich die Plattnasen angeschleppt habe. An die Decke. Das Licht vom Hofscheinwerfer, das Gitter vom Fenster. Ich schwitze und gleichzeitig ist mir kalt. Ich glotz in das Lichtviereck. Blut ergießt sich zwischen Steinplatten, läuft zusammen in Vertiefungen und zeigt das Zeichen unserer Bewegung. Das ist Irrsinn. Ich denk das bloß. Ich hab das gelesen im Sonderbefehl. Es ist ein geiles Buch. Einerseits sind das junge Männer, die ihren Frust abreagieren wollen und die besoffen zu Tieren werden. Andererseits werden die von ihren Strategen mit gewaltverherrlichender Propaganda versorgt. Und das ist die allgemeine Situation. Ja, sicher. Und dadurch fühlen die sich erst im Recht, gnadenlos zuzuschlagen. Wir haben den Laden voll von solchen Typen wie Willers. Es geht mir nicht um die Statistik rechtsradikaler Straftaten. Ich will sie bestimmt nicht mit Zahlen langweilen. Es geht hier um Menschen. Ich kleb auf dem Laken in der Zelle, ist schon klar. Aber irgendwie bin ich weit weg. Schwebe. Über grauem Glas. Die Stadt ist aus grauem Glas gebaut. Nee, denkste. Ist alles Sumpf, getrocknete Scheiße. Wir leben auf getrockneter Scheiße. Ich presse meinen Nacken fest gegens Metall, das tut scheiß weh. Und ich glotz in das Licht, das Fensterkreuz. Ein paar von denen sind abgehauen, aber kommen tun die nicht weit. Ohr? Die sind in einer von unseren befreiten Zonen. Ja, die Affen haben weiße Hemden an und sie tragen ihr Haar lang und glatt nach hinten und schmierig. Mach die fertig, Schamane. Zieh denen die Haut ab. Bei lebendigem Leib. Wir fallen uns in die Arme. Schweißglänzende Körper. 88 im Chor. Gleich ist die Sonne weg. Hinter den Flachdächern mattes Licht. Ich mach die fertig. Ich zieh den Affen die Haut ab bei lebendigem Leib. Genau wie die Schamanen das machen, genauso. Stahlharte Augen. Haut auf Haut. Reißt auf. Lippen platzen. Schleifpapier. Klumpenschwarz zuckendes Fleisch unserer Beute. Was denke ich bloß für ein Mist, Mann? Sabber läuft mir aus dem Mund. Ich halte mein Gesicht fest. Vera? Schwebe. Graues Glas. Stadt ist aus grauem Glas gebaut. Vera? Willis ist einschlägig bekannt. Bereits mehrfach vorbestraft, Diebstähle, Körperverletzung, Vergewaltigung. Nee, Moment. Nee, das stimmt nicht. Vergewaltigung nicht. Hätte mich in dem Zusammenhang aber nicht gewundert. Für Sie ist der Fall also klar? Der Fall ja. Aber der Mensch nicht. Was sind Sie jetzt gefragt? Warum sagen Sie nicht gleich, dass Sie meine Arbeit als Psychologin auch bei Willis für überflüssig halten? Aber ich bitte Sie. Ich werde den Teufel tun, wenn Ihre Arbeit behindern. Vera! Die haben mich auf dem Gewissen, die Typen. Vera. Der Rohr kommt mich in der Zelle besuchen. Der Rohr heißt Rohr, weil seine Hände immer mit einem abgesägten MG-Lauf spielen. Immer größere befreite Zonen schaffen. National befreite Zonen. Darum geht's. Das ist der Sonderbefehl. Das hast du für uns getan. Für die Bewegung. Du bist ein Held. Das ist ein geiles Buch, der Sonderbefehl. Da drin ist alles so, wie es mal war. Ja, und wie es bald wieder sein wird, so ist das doch, stimmt's, Rohr? Und du? Du bist ein weißer Wolf, klar? Vergiss das nie. Auf das Reich der weißen Wölfe. Mann, ich hätte Stahlkappen gebraucht. Das wäre besser gewesen. Dann wär's schneller gegangen. Das Blut wäre besser gespritzt. Naja, musste ich halt öfter treten. Sie glauben also wirklich, dass Willers den Anschlag auf das Ausländerwohnheim macht und in derselben Nacht seine Freundin umbringt? Glauben tue ich gar nichts. Genauer gesagt, grausam ermordet. Unvorstellbarer Wahnsinn, ich weiß. Möglicherweise ein sexuelles Tötungsdelikt. Mein Gott, was für Begriffe. Es wurden keine Spermaspuren gefunden. Eine grauenhafte Entladung von Hass. Also, das reicht mir. Gibt es einen nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen dem Anschlag auf das Asylantenheim und dem Mord an der Frau? Ist das eine kriminalpolizeiliche oder eine psychologische Frage? Beides. Willis war noch Tage später betrunken und total zu. Im Übrigen, diese Freundin, das ist eine ehemalige Prostituierte gewesen, aus einem Grenzbordell, halb deutsch, halb polnisch. Diese Vera, die Frau, hat seit Monaten mit Willis zusammengelebt. Zusammengelebt? Meine Güte, wie wunderbar romantisch. Wenn so einer wie Willers in einer baufälligen Hütte haust, auf dem Gelände einer alten Kiesgrube. Vera, ich muss zurück. Ich taste mich vor, an der Wand lang. Ich schlag gegen die stinkenden Wände, bis die aufplatzen. Und dann gehe ich durch die Mauer durch, raus aus der Scheißzelle. Weiter geht's, Schamane. Weiter! Ich tu das. Ich gehe zurück in mein Land. Zurück zu den Blätterbäuchen. Das ist mein Land. Ich bin ein weißer Wolf und hab deutsches Blut. Die Bäume, meine Blätterbäuche. Ja, schon als Kleiner hatten die für mich Bäuche. Weil das Grün ist so dicht und es hängt so tief bis zum Bauch. Da kann ich mich reinwerfen, einfach reinwerfen. Vera? Vera? Verdammt, jetzt bin ich so ein toter Vogel, ein verkackter Vogel aus einer Scheißzelle. Dass unter meinen Nägeln Dreck ist. aber die Tür ist schon offen. Kommen Sie herein, Herr Willers, und schließen Sie bitte die Tür. Ich spüre den Gestank der Zelle auf mir. Jeder kann das riechen. Dann kommen Sie schon rein. Vor mir schneeweißer Teppich und zwei Korbstühle. Bitte ziehen Sie die Schuhe aus. Jetzt wollt ihr mich auf diesem weißen Teppich platt treten, oder was? Wie geht es Ihnen, Herr Willers? Ich krümm meine Zehen. Sie können Ihre Schuhe auch anbehalten, wenn Sie wollen. Ist nicht zum Drauftreten, Ihr Teppich, was? Und ich halte meine Hände gekrümmt. Sind Fäuste. Können Sie sich an etwas erinnern, Herr Willers? Ich decke den grauen Fleck auf der Hose ab und verstecke meine schwarzen Nägel. Aber die hat es längst schon gesehen. Was ist in der Nacht passiert? Vera, ich warte auf das Licht. Immer warte ich drauf. Ich weiß genau, wann es wieder überm Bett steht und in dem Licht vom Fenster. Da gehe ich den Weg. Wieder, immer wieder. Ich gehe über die Brücke und gehe weiter. Und dann bin ich in deiner Gegend, Vera. Club Monika, das Bluetooth und der Bazar. Das sind so viele Clubs für die Nacht hinter der Brücke. Und beim Bazar sind eine Menge Parkplätze mit Sonne auf Autolack. Irgendwelche Leute sitzen da an der Straße. Die bewegen sich nicht. Was tun die hier? Das sind Vögel. Müllfresser sind das. Was wollen die von dir, Vera? Die wollen dich ficken, Vera. Dich? Das wollen die Schwänze. Alle wollen die das. Aber das sage ich dir, Vera. Ich reiß denen die Ärsche auf. Ich hab den Sonderbefehl, Vera. Ich. Ja, ich. Ich folge den Korridoren, bis mir der Gestank von den Scheißtypen in der Nase beißt. Ich kann das Nigger-Enzym riechen. Was für eine Qual für mich als Weißen. Der Sonderbefehl. Eine Höllenpein. Dann aber das rettende Wolfsgeheul. Denn unsere Rotte hat sich versammelt und schon zerbersten Türen in tausend Splitter. Wir stehen in ihrer Stinkbude. Die Affen sind weg. Raus und über die Flachdächer. Raus auf den Parkplatz. Ein Kultbuch der Szene. Doch was nützt denen das? Die Sonne steht tief und blutrot glänzen die Rinnsale. Ergießen sich zwischen den Steinplatten, laufen zusammen in Vertiefungen und zeigen das Zeichen unserer Bewegung. Warum zum Teufel lesen Sie mir das vor? Ich hab dich in mein Land gebracht. Ich. Und du bist mitgegangen. Vera, weil ich das gewollt hab. Aber du wolltest das auch. Mitgehen. In mein Land. Vera. Du bist bei mir. Immer. Ihr seid ja bloß neidisch auf mich. Ihr seid ja bloß zu feige für sowas. Diese Schweine. Was ist passiert? Wenn ich mein Gesicht halt, wenn ich's hinter meine Hände. Ich tu's weg, Vera. Ich tu's in meine Hände. Ich weiß, dass du nicht mehr da bist. Nein, verdammt, ich schluchz nicht wie ein Kackbaby. Ich flenn nicht. Nein, dazu bin ich zu wütend, das weißt du. Du hast mich doch geliebt. Du hast doch meine Wut geliebt. Aber die wollten dich bloß. Mit ihren kranken Schwänzen wollten die dich. Was machst du eigentlich den ganzen Tag in deiner Hütte, du Schamane? Der Rohr kommt. Rohr hat mich immer Schamane genannt, weil ich zu Hause weg bin und in der Hütte gelebt habe. Hab Gestaunt hat er, wie ich dich aus dem Club Monika rausgeholt habe. Und wie wir zusammen waren, Vera. In meiner Hütte, wir beide zusammen. Eine unerträgliche Hitze ist das in dieser Scheißzelle. Du bist ein weißer Wolf, Mann. Für die hier drin bist du bloß Frischfleisch. Ist dein Ding, wenn die dir den Arsch aufreißen? Diese dreckigen Arschficker. Die checken, ob einer ein weißer Wolf ist oder ob einer sich bloß seine Hosen voll scheißt. Diese verfluchte Hitze macht mich noch kaputt. Hör endlich auf zu jammern! Ein weißer Wolf. Soll ich dir das auf die Wand kritzeln oder was? Wir fallen uns in die Arme. Schweißglänzende Körper. Das stammt aus seiner Zelle, dieses Buch. Und? Was wollen Sie jetzt damit sagen? Willers hat das in seiner Zelle. Er hat das schon gefressen, als er noch draußen war. Ich bin sicher, er kann es mittlerweile runterbeten. Welche Rolle spielt sein Bruder in der Bewegung? Meine Güte, Sie stellen Fragen. Die Schwachen treten die Schwächeren. Wer nicht für uns ist, der ist unser Feind, ist das klar? Du bist ein weißer Wolf, Mann. Wir sagen, du musst was für unsere Sache tun. Unsere Rotte hat sich versammelt. Unsere Rotte hat sich versammelt. Und schon zerbersten Türen in tausend Türen. Meine Frau ficken die nicht. Ich bin fertig mit dem Sonderbefehl. Da drin lebt kein Ungeziefer mehr. Da ist alles sauber und frei. Der Rohr sitzt in der Fackelhalle und die Menge jubelt auf der Tribüne, weit oben über den Flachdächern. Du zeigst da der Brüste, Vera, weißt du noch? Dann gehen wir zu den Blätterbäuchen. Unter den Bäumen ziehst du dein Kleid aus. Da streife ich es dir ab, da reiße ich es von deinen Schultern und reiße es in Fetzen. Ich würde mir gern diesen Puff, diesen Club Monika ansehen, wo die Frau mal gearbeitet hat. Tun Sie das? Ich meine mit ihm. Ich will mit Willers zusammen dahin. Erlebnispädagogik. Keine Chance. Ausgeschlossen. An Ihrer Stelle wäre ich übrigens sehr vorsichtig. Warum? Willers hat ausreichend Kontakte zur Szene. Hier drin sowieso, aber natürlich auch nach draußen. Zur Szene? Zur Bewegung, ja. Eine solche Scheiße hast du gebaut. Das war nicht durchdacht. Am liebsten würde ich dir deine weiche Birne vor die Wand klatschen. Aber es nützt ja nichts. Was das heißen soll, will ich wissen. Aber Rohr schüttelt bloß den Kopf. Das geht so nicht an. Ich hab plattgelaufene Schuhe. Wenn ich was dringend brauche, sind das neue Stiefel. Da sieht Rohr mich wütend an und brüllt, dass alle draußen das hören. Was ich mir einbild, was ich getan hab. Ob ich das überhaupt kapieren wird, weil ich von so einer Scheiße wie von neuen Stiefeln dreht. Dass ich keine neuen Stiefel mehr brauche, weil ich hier sowieso nicht mehr rauskomme. Ich hab nichts gemacht. Das weißt du, ich hab nichts gemacht. Aber der Rohr lässt so nicht mit sich reden. Rohr brüllt lauter. Und der Bulle in der Ecke hat alles gehört, was der Rohr brüllt. Dass ich dich auf dem Gewissen hab, Vera. Und dass ich das hätte nicht tun dürfen. Der Bulle in der Ecke sagt, wenn ich Ruhe ist, sofort bringt er mich zurück in die Zelle. Erst sieht Rohr mich zornig an, aber dann lächelt er plötzlich, weil wir lassen es nicht den Mund verbieten. Nicht von so einem Arsch, der in der Ecke sitzt und uns zuhört. Es gibt ein neonazistisches Netzwerk. Nationale Front, Hintermänner, Verbindungen ins benachbarte Ausland. Das weiß ich auch. Internetgestützte Strategien weltweit. Und was bedeutet das? Auf der deutschen Dorfebene wird sozusagen bloß trainiert. Aber handfest. Gerade deshalb muss ich herausfinden, was so jemanden wie Villas wirklich bewegt. Nur so kommen wir dann auch an andere heran. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warne, aber... Aber Villas ist doch eben kein Einzelfall. Natürlich nicht. Aber wollen Sie ein ganzes Dorf umkrempeln? Die Mutter schickt mir Zigaretten in die Zelle, obwohl sie vom Rauchen nichts hält. Tut sie das? Ja, sie ist lieb. Die unterstützt mich. Ach, lass doch die Alte. Rohr ist nervös. Seine Mundwinkel zucken. Das ist ein schlechtes Zeichen, wenn dem die Mundwinkel zucken. Dann braut sich bei dem was zusammen. Absolut nichts kapiert die. Totale Panne, die Frau. Und Rohr sagt, dass der Alte auch bloß noch tobt, seit er wieder mit dem Trinken angefangen hat. Er hat auch seine Wut. Was? Durch die raufgezogenen Rollläden hast du mich immer reingelassen, weißt du noch? Ich hatte ja keinen Schlüssel mehr von zu Hause, weil der Alte mir den weggenommen hat. Was für ein Dreck redest? Rohr nimmt sich eine von den Kippen, die die Mutter mir in die Zelle schickt. Die Mutter kommt nicht her. Wegen dem Gerede, wegen der Kunden, weil die sonst nicht mehr Brot bei ihr kaufen. Ach, die Leute, die kommen schon überhaupt. Was kümmert dich das? Dann spuckt er auf den Beton, als der Bulle in der Ecke gerade mal wegguckt. Die kommt nicht wegen dir, du Idiot. Das war nicht durchdacht, Mann. Das mit der Püppi. Er spricht nicht mit mir. Niemand erwartet von Ihnen ein Wunder. Wir tun unseren Job, so gut es geht. Er sitzt da und steht vor sich hin. Warum soll er hier drinnen plötzlich was anderes tun als draußen? Er wird verurteilt und das war's. Vielleicht merkt er ja dann mal was. Amnesie. Infolge einer traumatischen Erfahrung. Traumatische Erfahrung? Was sollen denn die Asylanten im ausgebrannten Heim sagen? Ja, sicher. Ich bin der Letzte, der von Ihnen erwartet, dass Sie an jemanden wie Villas herankommen. Ich meine, persönlich. Er sagt nichts. Fast nichts. Er hat den Intelligenzquotienten eines Schimpansen, nur nicht dessen Sozialverhalten. Fragen, Fragen und Antworten, ist schon klar. Wann haben Sie Vera kennengelernt, Herr Villas? Ich werde meine Fingernägel säubern, die Hose. Schwarze Nägel, na, dann ist ja alles vertan. Antworten Sie bitte auf meine Frage. Ich werde auf dem Korbstuhl sitzen mit hohen schwarzen Stiefeln und mit denen werde ich dann der Sau die Fresse polieren. Wie lange hat Vera mit Ihnen zusammengelebt? Das war dumm, mit dem Fleck zu kommen, mit den schwarzen Nägeln. Das war so dumm. Warum antworten Sie nicht auf meine Fragen, Herr Villas? Erinnern Sie sich nicht mehr an das, was passiert ist? Ich werde mich säubern, ich werde mich unbedingt säubern. Ich lasse hier einen Fleck auf dem Korbstuhl. Was ist in der Nacht geschehen, Herr Villas? Haben Sie sich mit Ihrer Freundin gestritten? In der Nacht, als Rohr kommt, weißt du noch? Und du bist mit mir in der Hütte. Als wir dich mit deinen fetzen Stoff an was dranbinden. Als Rohr kommt in der Nacht. Und du sagst kichernd, ich bin doch nicht das Mädchen für den täglichen Gebrauch. Und als du dir in den halb geöffneten Mund spucken lässt. Du kleines Flittchen, du kennst dein Blätterbauchland. Das Land vom Schaman, das kennst du nicht. Und also auch nicht seine Regeln, stimmt's? Und dann packt er mich und starrt mich an. Komm, sag hier die Regeln. Sag dem Flittchen die Regeln. Aber deutlich. Deutlich! Die versteht dich doch sonst überhaupt nicht. Und dann lacht er und stößt mich weg. Aber ich werde plötzlich wütend. Der Rohr freut sich. Er sagt, dass meine Wut gut ist. Dass wir die brauchen. Und er gibt mir den Befehl. Herr Villers, hören Sie mich. War Vera nicht nett zu Ihnen? Sie haben so einen Blick, so einen verdammt schlauen Blick. Ich werde alles erzählen, alle Geschichten. Ich werde auch Geschichten erfinden, obwohl Sie das nicht gut finden. Ist schon klar, obwohl es darum nicht geht. Was glauben Sie, worum es geht, Herr Villers? Ich bitte Sie, begreifen Sie doch, dass Sie da draußen nicht die Welt verändern können. Beim nächsten Mal werden die Ihnen ganz sicher nicht bloß Ihren Wagen mit Jauche einsaugen. Vielleicht nicht. Aber in dem Fall werden Sie immer noch mit gefalteten Händen und breitbeinig vor mir sitzen. Und als Leiter der Vollzugsanstalt bloß Recht behalten haben. Warum tun Sie denn auch etwas völlig Aussichtsloses? Wollen Sie verantworten, dass da draußen weiter die Post abgeht? Ihr Arbeitsplatz ist hier drin und ausschließlich im Gespräch mit dem Angeklagten. Erklären Sie mir bitte nicht meine Arbeit. Vielleicht dürfte ich dann freundlicherweise wenigstens ein paar Ergebnisse Ihrer Arbeit erfahren. Ein Zwischenstand. Willers hat die Frau... Er hat sie nicht getötet. Er hat sie geliebt. Also ich weiß wirklich nicht, was das mit Liebe zu tun hat. Wenn einer im Suff eine Nutter abschlachtet. Ein Korb voll mit Muscheln und so mit blauen Federn und so, den hat man vor mich hingestellt. Machen Sie was mit diesen Sachen. Irgendwas, was Ihnen gerade einfällt. Klötzchen aus Holz. Ich darf die Klötzchen, die Muscheln und die Federn legen und sagen, was ich will. Klötzchen auf weißen Teppichboden legen und sagen, was ich will. Das durfte ich noch nie. Ach, mein Alter hat auf keinen Fall Nerv auf kleine Brötchen wegen mir. Soll das doch der Staat zahlen? Das ist doch der Sinn der Übung. Möchten Sie rauchen? Hier, bitte, nehmen Sie. Der Staat holt doch auch die ganzen Scheißtypen hier in unser Land rein. Und was das kostet. Ehrliches gibt es doch nicht, oder? Ehrliches gibt es nicht. Ehrliches gibt es nicht? Was meinen Sie damit? Ja. Ich bin mir sicher, dass Willers auch den Anschlag nicht, zumindest aber nicht allein ausgeführt hat. Sicher? Sie sind sich sicher? Aber aufgrund welcher Aussagen denn? Was hat er denn gemacht in der besagten Nacht? Vielleicht das Grab seiner Großmutter gepflegt? Er ist traumatisiert durch den Fund der Leiche seiner grauenhaft verstümmelten Freundin Vera. Ach so, jetzt kommt die Geschichte, die Mitleidsschiene. Er ist ein absolut labiler Mensch. Mit jeder Menge latenter Aggression. Das ist nicht zu leugnen. Aha. Mir scheinen Sie vergessen immer, dass es sich bei Willers nicht um einen 14-Jährigen handelt, der bloß ein Auto geknackt hat. Und mir scheint, dass Sie mir das unterstellen, bloß weil ich Willers für unschuldig halte. Zumindest in der Mordsache. Erwarten Sie jetzt bitte nicht von mir, dass ich Ihnen erkläre, was derartige Wahrheitsurteile, was solche Überzeugungen bedeuten, die aufgrund von Bauklötzchen... Ihre zynischen Kommentare können Sie sich sparen, Herr Dr. Kern. Okay. Gut. Angenommen. Moment, ich sagte, ich entschuldige mich. Aber vergessen Sie bitte nicht, für die Staatsanwaltschaft ist die Sache glasklar. Es gibt eine Beweislage, dagegen sind Ihre Glaubensbekenntnisse. Dann muss die Staatsanwaltschaft den Fall eben neuerlich untersuchen. Ich weiß nicht, was ich sonst hier soll. Ich sag's Ihnen, Willers kassiert die Jahre. Und warum? Weil der Staat das will. Weil die Medien das wollen. Und auch weil die kleine, geifernde Dorföffentlichkeit das so will. Es spielt immer das Lied. Das eine Lied. Wir machen dich betrunken, Vera. Wir lachen. Wir trinken und spielen. Bei dir blutet irgendwas. Gut gemacht, Schamane. Der Rohr lacht und dann schickt er mich weg. Du bist ja doch zu was gut. Rohr, gib mir den Befehl. Du bist ein richtiger weißer Wolf. So willst du doch hören, stimmt's? Dann geh jetzt und tu, was ich dir gesagt habe. Geh! Rohr stößt mich weg und fuchtelt mit dem MG-Teil von meinem Gesicht. Das darf er nicht, denke ich. Das hier, das ist doch mein Land hier. Mein Land. Aber dann denke ich, wenn ich den Befehl ausführe, dann tue ich das für uns. Für die Bewegung. Was ist passiert, Rohr? Ich werde immer wieder kommen und dich besuchen. Bis du als Sieger zurückkehrst. Zu uns. Zu unserer Sache. Was verdammte Scheiße nochmal ist bloß passiert? Was soll das? Bist du übergeschnappt oder was? Ich weiß nicht. Was heißt das, du weißt nicht? Du weißt ganz genau, du hast den Befehl ausgeführt. Du hast das getan, Mann. Kapier das doch endlich. Hab was getan, Rohr? Hab was getan? Na, bist du was zu gebrauchen, Schamane? Ja, aber du hast doch... Aber ich hab was. Endlich auf, dir was zurechtzuspinnen. Alle da draußen von unserer Sache sind stolz auf dich. Du hast ganze Arbeit geleistet bei den Affen. Das ist, was zählt, Mann. Vergiss die Püppi. Ist ja passiert. Ich krieg keine Luft mehr. Ich glaube, ich erstick. Und Rohr schweigt und starrt an die Wand. Was ist passiert in der Nacht, als sie... Immer wieder nick ich bloß stumm. Als sie an dem Zaun standen vor dem Ausländerwohnheim. Als sie dann den Brandsatz geworfen haben. Herr Villers, was ist das für ein Gefühl gewesen? Haben Sie den Brandsatz geworfen? Und was ist vorher und was danach geschehen? Was ist mit Ihrer Freundin Vera passiert? Was ist in der Hütte passiert? Versuchen Sie sich zu erinnern, Herr Villers! Geh endlich. Worauf wartest du noch? Hörst du den Befehl? Das hast du doch kapiert, oder? Ich soll mich verpissen. Ich soll nicht eher wiederkommen, bis ich den Befehl ausgeführt habe. Raus jetzt! Tu, was ich dir gesagt habe! Und dann muss ich gehen. Und ich tauch in die Blätterbäuche. Hinterm Zaun vom Kieswerk hab ich gesessen. Und gewartet. Auf irgendwas gewartet. Dass ich zurückgehe in die Hütte und sag, ich hab's getan. Ich hab den Sonderbefehl. Ausgeführt. Das ist meine Hütte. Da wohne ich. Das ist mein Land. Da ist kein Platz für die Affen. Warum ist da kein Platz? Haben die Ausländer Sie irgendwann mal da gestört? Was ist da in Ihrer Hütte passiert? Weil die da nichts zu suchen haben. Die haben meine Mutter bespuckt, weil die in unseren Laden reinkommen und nichts zahlen. Weil die wegschickt. Die haben meine Mutter getreten. Das hat mein Alter mir nachher erzählt. Wer hat das gesagt? Ihr Vater? Ist das die Wahrheit, Herr Villers? Und dass die vergast gehören. Deshalb oder mindestens totgeprügelt. Hat Ihr Vater sowas öfter gesagt? Kann sein, das kann sein. Was kann sein, Herr Villers? Sie waren da aber nicht selbst dabei, als diese Leute Ihre Mutter getreten haben. Kann sein, ja. habe ich ganz genau hingehört, als Rohr gesagt hat, dass die einen Wettbewerb haben in ihren Buschdörfern. Wer am meisten Fernseher und Videogeräte von denen rausholt bei uns und wer von denen am meisten deutsche Frauen gevögelt hat, dass der Bürgermeister wird, wenn der in den Busch zurückkommt. Ich bin doch nicht bescheuert. Verdammt schlechte Luft hier drin. Ich weiß doch, was sich abspielt. Und dann geht der Rohr wieder. Man kann hier drin nicht atmen. Weil er frische Luft braucht. Die Luft ist verpestet. Und ich erstick hier, ich krepier hier allein. Ich krampfe meine Fäuste zusammen. Ich hab den Befehl ausgeführt, wie du gesagt hast. Rohr! Was ist mit Rohr? Was hat Rohr mit Ihnen gemacht, Herr Willers? Was? Als ich wiederkomme, ist es still in der Hütte. Ganz still. Kein Lied ist mehr zu hören und keiner lacht. Die Blätter riechen ganz stark. Nach dem Regen klopfe ich an die Hütte. Ich klopfe an meine Hütte. Ist das nicht irre? Aber der Rohr ist weg und es ist so still. Du schläfst, denke ich. Du liegst da wie tot, denke ich. Aber du tust ja nur so, als ob. Und ich nehme meinen Stuhl und zerbreche ihn. Das ist mein Land. Mein Land. Was heißt das denn eigentlich, Ihr Land? Das Land gehört Ihnen doch nicht. Du bist bloß gut fürs Grobe, das hat der Alte schon immer gesagt. Und dass ich nix, aber auch gar nix in deiner Backstube verloren hab. Wer die Brötchen denn essen soll, die ich back, hat er gesagt. Und dass er da gleich ja alles selbst machen kann. Und dass wir sowieso zu nix zu gebrauchen sind, der Rohr und ich. Und darum wollten Sie diese Menschen unbedingt töten? Ich hab das sowas von in den Ohren, die Sprüche. Ich bin dann weg, aber Rohr ist da geblieben. Das war immer so. Der ist immer besser als ich. Früher hat der Alte ihn schon bevorzugt, obwohl der Rohr hat auch alles falsch gemacht. Zwischen den Lattichblättern und dem Holz in meiner Hütte, wo mein Alter mich schlägt, mit dem Scheit, bis ich blute, bis er die Flasche an den Kopf kriegt von mir, bis er die Axt auf mich wirft, bis ich kotze, bis ich die Scheißtypen in unserem Obstgarten Äpfel klauen sehe, bis die meine Mutter anspucken, bis ich die tot mache. Ich habe alles gesagt. Jeder muss sein Leben leben. Das hat Rohr zu Ihnen gesagt, Herr Willers. Aber was hat er damit gemeint? Dass jeder für sich ist. Dass jeder alleine ist? Ich sag nichts mehr. Geht es Ihnen, Herr Willers? Können Sie sich an etwas erinnern, Herr Willers? Erinnern Sie sich nicht mehr an den Namen Ihrer Freundin? Was glauben Sie, worum es geht, Herr Willers? Verstehen Sie, was ich meine? Die wollen mich über den Sonderbefehl ausquetschen. Aber aus mir kriegt ihr nichts raus. Das ist ein kluger Plan. Das hat der Rohr mir gleich klargemacht, dass ich denen nichts sag. Bloß die haben Blut gefunden an mir, weil ich mich zu dir gelegt hab, als du tot warst, Vera. Wie ich zurück bin, wie ich umgekehrt bin am Hang. Und da war es still in der Hütte. Still. Das eigene Atmen habe ich gehört, sonst nix. Ich bin raus aus der Hütte und spür, wie ich atme. Aber dann kriege ich plötzlich Angst, weil meine Schuhe noch in der Hütte sind. Und ich krieg kaum Luft, wie ich weiter reinlaufe in das Dunkel, weil ich immer kleiner werd und das Gebüsch immer höher, als ich mich wieder umdrehe, als ich nach der Lichtung zurückschaue, wo du schläfst, und ich lauf, und das Atmen fällt mir immer schwerer, und meine Beine werden lahm, und ich spüre, wie ich bloß noch weiter schrumpfe. Das ist Irrsinn. Und dann bin ich auf einmal so klein wie die Käfer. Die krabbeln und laufen schneller als ich. Die sind schon überall. Und ich spüre die riesigen Fühler und Keulen von den Aaskäfern. Ich spüre den Wind hinter mir. Ich spüre ein Heer, das mich verfolgt. Und ich hau ab. Lauf weg. Und die Aaskäfer versetzen mir Schläge. Wollen mich mit ihren Panzern platt machen. Krieg, denke ich, wie ich den Kopf einziehe unter den schlagenden Flügeln. Wie ich mich fallen lasse. Wie ich in den Schlamm falle. Und die gepanzerten Tiere rollen weg über mich und der Boden zittert. Ja, Kerm. Entschuldigung, aber jetzt nicht. Ich bin in einer Besprechung. Was soll denn das heißen? Sie werden das Gutachten nicht anfertigen und nicht vor Gericht aussagen. Das ist Ihr Job, dafür werden Sie bezahlt. Genau deshalb sind Sie hier. Ich habe mich mit der Staatsanwaltschaft nicht über weitere Untersuchungen einigen können. Das habe ich Ihnen gleich gesagt. Trotzdem, ich verstehe Ihre Sturheit nicht. Schreiben Sie doch das von mir aus positive, für Villers positive Gutachten. Dafür brauche ich mehr Zeit. Oder genauer, Villers braucht mehr Zeit. Aber diese Zeit hat die Staatsanwaltschaft nicht. Die wollen das Problem nicht lösen. Die wollen das vom Tisch haben. Das ist ja auch nicht deren Aufgabe. Es geht hier schließlich nicht um einen Jahrhundertprozess. Verstehen Sie denn nicht, dass ich nur stückchenweise vorankomme? Villers Bereitschaft zu reden ist nicht abrufbar wie Paragraphen im Strafgesetzbuch. Natürlich verstehe ich das. Aber es kann doch wohl kaum angehen, dass man Strafverfahren nach der vermeintlichen Sensibilität von Schwerverbrechern ausrichtet. Ich kann Ihre Enttäuschung verstehen, wirklich. Aber glauben Sie mir, unser Erfolg hängt auch von klaren, von unnachgiebig drakonischen Strafen ab. Ihr Engagement in der, nennen wir es Einzelfallhilfe, in Ehren, das sagt im Prinzip niemand was dagegen, im Gegenteil. Es ist ja unsere Pflicht, diese Täter nicht wie Vollzugsmüll zu entsorgen, aber es gibt Grenzen. Lassen Sie mal. Letzten Endes kämpfen wir doch alle an derselben Front. Roa kommt noch einmal, trägt neue Stiefel mit Stahlkappen. So eine Dinger brauche ich auch, die sind geil. Tut mir echt leid für dich. Aber bei guter Führung kommst du hier sowieso bald wieder raus. Mein Gott, die Pippi, das war eine Polackin, was soll sein? Hättest sie bloß nicht verstecken sollen in deiner Hütte, Schamane. Das war überhaupt nicht fair von dir. Rohr guckt mich kalt an. Das hat er schon immer gut gekonnt. Kalte Augen. Das bewundere ich an ihm. Und wenn ihm wer schräg kommt, dann wird er ganz ruhig und guckt bloß noch. Steht da und raucht, bläst mir ganz langsam den Rauch in die Augen. Ich brauche wirklich neue Stiefel. Du brauchst überhaupt eine scheiß Windel, das brauchst du. Weil dir nämlich der Arsch auf Grundeis geht. Ich hasse dich. Was? Ah, ist schon gut, Mann. Das mit der Püppi, das war eben nötig. Ich verstehe das, Schamane. Das ist schon okay. Halt endlich die Fresse! Ich bin hier, um mich von Ihnen zu verabschieden, Herr Villers. Ich will niemand belästigen. Ich wollte Ihnen doch helfen. Aber so ist es nicht richtig, wie das gelaufen ist. Sie müssen vor Gericht die Wahrheit sagen, Herr Villers. Sie dürfen da absolut nichts verschweigen, nichts. Ich weiß über mich Bescheid. Dann berichten Sie alles, was in der Nacht geschehen ist. Das ist Ihre einzige, das ist Ihre letzte Chance. Versprechen Sie mir das. Herr Villers. Sei keine Memme, Schamane. Das haben sie immer gerufen und sich lustig gemacht. Los, heil unser Land von den Eiterblasen, brenn sie nieder. Ich bin dann raus aus dem Wagen und hab am Zaun von der Baracke gestanden. Und als ich zurück guck, da geben unsere Leute mir mit der Lichthupe Blinkzeichen. Das hab ich gedacht. Ja, das hab ich die ganze Zeit so gedacht, dass das wirklich so war. Ich bin dir am Arsch lang gekrochen, weißt du das? Hab immer alles gemacht, was du wolltest. Quatsch, keine Scheiße. Die Bewegung steht hinter dir, darauf kannst du dich verlassen. Ich hab deine alten Klamotten aufgetragen und du, was tust du? Ich scheiße auf unsere Sache. Was tust du? Du bist ein Idiot, Mann. Aus soll's. Von mir aus kannst du dich... Was kann ich, was? Nix. Na los, sag schon, was kann ich? Du tust mir leid, Mann. Aber mach Schluss, ja? Komm, mach Schluss. Wenn dich dann besser fühlst. Dafür brauchst du jedenfalls keinen Sonderbefehl. Du hast dir neue Stiefel besorgt und ich hock hier in dieser Scheißzelle in dem Gestank und das tut dir bloß leid. Das tut dir leid, dass ich noch ganz bekloppt werd, verdammt. Du bist doch mein Bruder. Du bist doch, Gottverdammt, noch mal mein Bruder. Ich starr in das Licht. Wenn ich hier rauskomme in 15 Jahren, dann bin ich alt. Da habe ich unendlich viel Zeit. Morgen, denke ich, morgen werde ich allen erzählen, wie es wirklich war. Allen sagen, wie es so gekommen ist. Weil keiner mehr mit keinem redet. Weil bloß an der Sache, die unsere Sache ist, weil da bloß mit dran zu hängen schon Halt ist. Das Geschrei auf der Tribüne über den Flachdächern wird schon leiser. Die Leute schlafen. Die pennen doch. Die merken doch nichts mehr. Die pennen den großen Schlaf. Die Leute krepieren in ihrer Schlafmuschel und merken's nicht mal. Ich gehe durch die Mauern durch, raus aus der stinkenden Zelle. Ich hab neue Stiefel mit Stahlkappen. Dann bin ich endlich bei dir, Vera. Da kann ich jetzt ganz ruhig sein. Wir sind wieder zusammen. Und meine Fäuste schlagen nicht mehr. Keine Angst. Das ist doch eine himmelschreiende Schweinerei. Jetzt hat er sich mit diesem Irrsinn posthum zum Helden der Bewegung stilisiert. Unangenehm vor allem, dass Willa sich ausgerechnet in ihrem Gefängnis umgebracht hat. Naja, spotten Sie nur. Wenn ich bloß an das ganze Untersuchungsbrimborium denke, das jetzt vonstatten geht. Was haben Sie denn? Willers konnte mit seiner Schuld nicht leben. Das ist so simpel wie glaubwürdig. Das ist doch kein Problem für Sie. Naja. Es wäre in jedem Fall hilfreich von Ihnen, wenn Sie... Ja, Gott nochmal, ich weiß wirklich nicht, wo mir wegen dieser schrecklichen Angelegenheit im Augenblick der Kopf steht. Können wir nicht einen Kaffee trinken gehen? Willers Selbstmord scheint Ihnen ja wirklich nahe zu gehen. Was? Was ist jetzt mit dem Kaffee? Gut, gehen wir. Unter uns. Glauben Sie wirklich, dass Sie aus Willers einen besseren Menschen hätten machen können? Und glauben Sie denn, dass wirklich niemand ihm hätte helfen können? Der Sonderbefehl. Hörspiel von Stefan Heckmann. Es sprachen Willers Jens Harzer, Rohr Matthias Matschke, Psychologin Kathleen Gavlich, Kern Christian Berkel. Musik Lutz Glandin. Ton Peter Awer und Iris König. Regieassistenz Anuschka Trocker. Regie Barbara Plenzert. Eine Produktion der Hörspielredaktionsgemeinschaft von SFB und ORB 2001.